Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Letzte Woche, da hat uns Mark Zuckerberg stolz die neuesten Rekord-News verkündet von Facebook. Sein Laden kommt mittlerweile auf 8 Milliarden Video-Views und zwar pro Tag. Im April dieses Jahres waren es nur 4 Milliarden. Das heißt, der gute Mark hat diese wichtige Zahl in nur einem halben Jahr verdoppelt. TechCrunch meint sogar, es gibt jede Menge Möglichkeiten, jede Menge Space für Facebook, noch ein paar von TV-Dollars abzuziehen. Die sollen nämlich eh rüberwandern ins Digitale. Aber ein paar Tech-Blogs, die melden noch Zweifel an, ob Facebook wirklich gerade dabei ist, YouTube den Rang als Videodestination Nummer 1 abzulaufen. Sie meinen, dass Mark Zuckerberg nicht nur die Zahlen schön gerechnet habe, sondern auch die Inhalte klaut. Martina Schulte, wieso schön gerechnet? Also TechCrunch schreibt, einige Kritiker wendeten ein, dass diese Zahl 8 Millionen nicht ganz korrekt ist. Denn für Facebook bedeutet View, dass so ein Video gerade mal 3 Sekunden läuft. Wie viele Leute schauen denn dann überhaupt weiter? Das wissen wir nicht. Aber Heise hat das mal für eines seiner eigenen Videos getestet und demnach haben nicht mal 25.000 Nutzer das Video länger als 30 Sekunden angeschaut. Spricht jetzt vielleicht nicht für Heise. Jedenfalls die restlichen 40.000 Nutzer, also rund 60%, schaute eben nur diese 3 Sekunden. Heise meint also, ein Großteil dieser gewaltigen Steigerung von 4 auf 8 Milliarden sei wahrscheinlich lediglich auf diese sogenannten Autoplays zurückzuführen. Und Autoplays, das ist diese nervige Funktion, die Videos in meiner Timeline beim Drüberscrollen einfach loslaufen lässt. Genau. Und Heise sagt, bei anderen getesteten Videos sei der Unterschied sogar noch eklatanter gewesen. Und wenn man jetzt Heises Erfahrungswerte verallgemeinern würde, dann würden wahrscheinlich nur 30% der Facebook-Videos tatsächlich angeschaut. Das heißt, es sind nicht 8 Milliarden, sondern gerade mal 2,5 Milliarden Views am Tag. Aber das ist nicht das einzige Problem. Erzähl uns von mehr Problemen an diesem Morgen. Also Facebook verdrängt YouTube-Videos ja auch immer mehr aus der Timeline. Darüber haben wir auch schon berichtet. Sie laufen nicht mehr über die komplette Breite der Spalte. Die eigenen bei Facebook hochgeladenen Videos, die laufen hingegen durch dieses Autoplay gleich los und natürlich laufen die auch über die komplette Breite der Timeline. Und der Videokanal In a Nutshell, der wirft YouTube jetzt vor, dass die halt auch Inhalte klauen. In a Nutshell, die machen so kurze Erklärvideos bei der Facebook-Konkurrenz YouTube und die haben auch dort relativ hohe Abrufzahlen im hohen 6-stelligen Bereich, manche sogar im Millionenbereich. Und In a Nutshell hat gerade ein lustiges Erklärvideo hochgeladen zu den Facebook-Zahlen und da sagen sie das hier. In the first quarter of 2015, im ersten Quartal waren 725 der am meisten bei Facebook geteilten Videos geklaut. Es geht dabei um 17 Milliarden Abrufe. 17 Billion Views. 17 Milliarden geklaute Videos, das ist eine ganze Menge und das musst du erklären. Also In a Nutshell sagt YouTuber, wie In a Nutshell, würden halt diese Inhalte produzieren und dann passiert natürlich Folgendes, Medien- und Clickbait-Seiten finden die bei YouTube, stellen die dann auf ihre eigene Facebook-Präsenz, das machen wir ja manchmal auch, und daraufhin gehen sie bei Facebook viral. Das ist legal, bringt natürlich den Leuten, die die Inhalte gemacht haben, keinen Cent. Das größere Problem ist aber das sogenannte Freebooting, das heißt, die Videos von In a Nutshell werden zum Beispiel von nicht gerade wenigen anderen Facebook-Nutzern einfach kopiert. Die geben sie bei Facebook als ihre eigenen Videos aus. Und da gibt es zum Beispiel, da gibt es ein Video von In a Nutshell über Drogenabhängigkeit. Das hat über 3 Millionen Views bei Facebook erzielt, war aber geklaut. Das war gar nicht von denen. Und der eigene Post, den sie selber bei Facebook gemacht haben, der kam nur auf 100.000 Views. Weil sie eben nicht so prominent dargestellt werden, beziehungsweise nicht die gleichen Mittel zur Vermarktung haben für ihre Videos. Genau. Aber das Klauen der Inhalte ist doch theoretisch erstmal nicht legal. Nee, ist es nicht. Aber im Unterschied zu YouTube hat Facebook keinen sogenannten Content-ID-Mechanismus, der automatisch erkennt, ob ein Inhalt geklaut ist und das Video dann sperrt. Das heißt, wenn ein YouTuber bei Facebook Urheberrechtsansprüche anmeldet, dann sagt In a Nutshell, dauert es mitunter bis zu einer Woche, bis das Ding runtergenommen werde. Und in der Zeit hat die Raubkopie natürlich schon irgendwie 99% seiner Views eingespielt. Weil am Anfang sich alle wie bekloppt draufstürzen und dann die Nutzerzahlen natürlich abnehmen. Genau. Und das ist eben kein kleines Problem, denn es gibt eben viele Facebook-Präsenzen, die nur davon leben, solche geklauten Inhalte rauszuhauen. Und es gibt halt eben eine Stichprobe von In a Nutshell und die hat eben ergeben, dass von den 1000 meistgesehenen Facebook-Videos nur 275 nicht geklaut sind. Das heißt, fast 3/4 der Top-Views sind geklaut. So, das ist ziemlich beschissen für die Leute, die die Videos machen, weil die sehen keinen Anzeigengewinn dafür. Die gehen als Urheber leer aus. Was sagt Facebook dazu? Zu dem Vorwurf gibt es bisher keine Stellungnahme. Die treten im Moment ja überall auf und wollen sich so als ganz toller Partner für Kreative irgendwie hinstellen. Angeblich bauen sie auch an der Software, die dieses Freebooting-Problem lösen soll. Aber im Moment sind sie auf jeden Fall eher dabei, Kreative gegen sich aufzubringen und denen eigentlich das Geld, was sie auch verdienen würden, für ihre Arbeit wegzunehmen. Facebook schmeißt mit unfassbaren Video-View-Zahlen um sich, aber die sind gar nicht so groß, wie sie scheinen, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?